zu meinem Vortrag. Also ich habe meinen Vortrag ja Marx und der blinde Fleck des Feminismus genannt. Und zwar deshalb, weil mir in Diskussionen, in feministischen Kreisen oft die Meinung entgegengebracht wurde, dass es bei Marx und Engels nur so von blinden Flecken wimmeln würde und deshalb dort für Feministinnen und Feministen eigentlich nichts mehr zu holen sei. Und auf diese Meinung möchte ich eingangs jetzt mit einem Zitat von Clara Zetkin antworten. Clara Zetkin war eine sozialistische Theoretikerin und Politikerin, die mit Rosa Luxemburg zusammengearbeitet hat. Und sie sagte oder antwortete genau auf diese Meinung, Zitat, mit der materialistischen Geschichtsauffassung hat er, damit ist Marx gemeint, uns zwar keine fertigen Formeln über die Frauenfrage, wohl aber Besseres gegeben. Die richtige Methode, sie zu erforschen und zu begreifen. Erst die materialistische Geschichtsauffassung hat es uns ermöglicht, die Frauenfrage im Flusse der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung, im Lichte der allgemeinen sozialen Zusammenhänge, in ihrer historischen Bedingtheit und Berechtigung klar zu verstehen. Ihre bewegenden und tragenden Kräfte zu erkennen, die Bedingungen, unter denen allein die aufgerollten Probleme ihre Lösungen zu finden vermögen. Ausgehend von dieser Einsicht habe ich also den Titel gewählt, Marx und der blinde Fleck des Feminismus, und möchte jetzt im Verlauf dieses Vortrags versuchen, genau zu entwickeln, was ich damit meine. Als erstes wird jetzt ganz knapp und sehr komprimiert folgen, was in dem Vortrag passieren wird. Das ist wahrscheinlich so knapp, dass man das jetzt nicht so völlig allem folgen kann, aber im Laufe des Vortrags werde ich das dann ja alles erläutern. Also, was der sozialistisch-marxistische Philosoph Georg Lukács in den 60er Jahren für die kommunistische Theoriebildung allgemein festgestellt hat, gilt heute immer noch und vor allem auch für das Bewusstsein der feministischen Linken. Der Mangel der theoretischen Entwicklung grundlegender Kategorien des gesellschaftlichen Seins. Dieser Mangel zeigt sich heute sowohl darin, dass keine Reflexion der implizit in den vertretenen feministischen Theorien enthaltenen Vorstellungen von Natur, Gesellschaft und Menschsein geleistet wird, als auch, dass es verpönt ist, von gesellschaftlicher Totalität zu sprechen. Genau die Reflexion auf das Verhältnis des Feminismus zur Totalität der Gesellschaft wäre aber nötig, will der gegenwärtige Feminismus der Partikularisierung und Einhegung seines Begehrens auf ein für die kapitalistische Gesellschaft verträgliches Maß entgehen. Andernfalls, wenn er das eben nicht tut, wird er zum zufälligen Produkt der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die er selbst nicht versteht oder verstehen will und der er so dann auch ausgeliefert bleibt. Mein Vortrag soll also jetzt versuchen, eine erste Übersicht zu bieten über das, was gesellschaftliche Totalität heißt, und werde dazu aber heute nur die allerallgemeinsten Bestimmungen geben. Am Schluss werde ich dann kurz darauf zu sprechen kommen, wie die Geschlechterverhältnisse kategorial genau in diesem gesellschaftlichen Ganzen ihren Platz finden und eingelassen sind. Okay, jetzt wisst ihr schon mal, was euch erwarten wird, und ich versuche das jetzt eben einzulösen. Mein Ausgangspunkt ist erstmal die zweite Frauenbewegung. Der Vorwurf der zweiten Frauenbewegung gegen die Arbeiterbewegung ist kurz gefasst und auch etwas komprimiert folgender. Der Vorwurf lautete, dass in der Arbeiterbewegung die Emanzipation der Frau an der Eingliederung in die Erwerbsarbeit gemessen werden würde. Mit dieser Vorstellung von Emanzipation der Frau gehe dann aber die Abwertung der Arbeit einher, die Frauen im sogenannten Privaten immer schon geleistet haben und leisten. Also Pflegearbeit und Hausarbeit im weitesten Sinn. Als Beispiel wurde dann oft Lenin angeführt, der schreibt, dass Bäuerinnen und Proletarierinnen, Zitat, erdrückt, erstickt, abgestumpft, erniedrigt werden von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft, die sie an die Küche und an das Kinderzimmer fesselt und sie ihre Schaffenskraft durch eine geradezu barbarisch unproduktive, kleinliche, entnervende, abstumpfende, niederdrückende Arbeit vergeuden lässt. aus Zitaten dieser Art wurde dann eben im Feminismus der zweiten Frauenbewegung oder in der zweiten Frauenbewegung, also anhand von diesen Zitaten wurde eben gesagt, ja, man sieht eben daran, dass diese Arbeit, die Frauen leisten und geleistet haben, eben abgewertet werden, weil eben das, die Vorstellung von Emanzipation der Frau daran gemessen wird, ob sie eben in diese Lohnarbeit und in die Erwerbsarbeit eingezogen sind oder nicht. Also der Feminismus reagierte auf die Arbeiterbewegung, aber natürlich nicht nur die, sondern auch auf die bestehende kapitalistische bürgerliche Gesellschaft, unter anderem mit der sogenannten Lohn für Hausarbeit-Kampagne. In der ging es, also in dieser Auseinandersetzung ging es um unterschiedliche politische und theoretische sozialistische, also nochmal, diese Lohn für Hausarbeit-Kampagne war eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen marxistischen Strömungen, also unter anderem mit dem Operaismus, und die drehten sich aber alle um die Frage nach dem Verhältnis von Hausarbeit und Lohnarbeit. Und damit zusammenhängt dann um die Frage, in welchem Verhältnis Kapitalismus und Geschlechterverhältnisse zueinander stehen. Also auch, inwiefern die marxische Kritik der politischen Ökonomie durch eine Kritik der Hausarbeit ergänzt oder grundlegend kritisiert werden müsste. Genau dieser Versuch der Kritik, also der zweiten Frauenbewegung aus an der Arbeiterbewegung und an diesen ja, sozialistischen Gruppierungen und Theorien, der wird von der Theoretikerin Frigga Haug, die heute noch lebt und in Hamburg lebt und die Argument Frauenredaktion, glaube ich, mitgegründet hat und, ja, und sich selber als Sozialistin versteht, die sagt über den über diesen Protest der zweiten Frauenbewegung, dass er zugleich einseitiger als der Protest der Arbeiterbewegung war und umfassender als der Arbeiterbewegung. Okay, was heißt das jetzt? Also sie sagt einerseits, es scheint er eben einseitiger zu sein, andererseits aber soll er umfassender gewesen sein. Mit dem Umfassenderen meint sie, was ich plausibel finde, dass der Protest darauf zielte, die materiellen praktischen Trennungen der Gesellschaft anzugreifen. Das heißt also, diese hierarchischen Trennungen in der Arbeitsteilung entlang der Geschlechter, also eben diese Trennung des Lebens in Lohnarbeit und Hausarbeit und damit auch diese Trennungen, die bestimmte Menschen eben also in dem Fall jetzt eben Frauen ausschließen von politischer Partizipation und einschließen in das Haus und das Private. Das heißt also, was Frigga Haug fest oder meint, was das Umfassendere ist, dass die Trennungen, die das ganze Leben der Individuen im Kapitalismus durchziehen, dass die in den Blick genommen wurden und kritisiert wurden. Die Vereinseitigung des Kampfes der Frauenbewegung zeigt sich in der Essentialisierung und der Partikularisierung der Geschlechterverhältnisse. Was das bedeutet, möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Die Essentialisierung in der Theorie zeigt sich zum Beispiel in den Schriften der sogenannten Bielefelderinnen. Die Bielefelderinnen und zu denen Theoretikerinnen wie Veronika Benhold-Thomsen, Claudia von Werlhoff und Maria Mies vor allem zählen, haben hier in Deutschland diese Hausarbeitsdebatte maßgeblich geprägt. Und da die in Bielefeld an der Uni waren, werden die eben Bielefelderinnen genannt. Genau, was die Position von denen war, möchte ich kurz an einem Zitat zeigen, der aus dem Artikel Subsistenzproduktion, Hausfrauisierung und Kolonisierung ist, von Maria Mies, von 1983. Darin heißt es, die Ware selbst ist tot, Tauschwert, sie kann erst wieder durch Subsistenzarbeit, Lebensarbeit, Hausfrauenarbeit, Liebe zum Leben, Gebrauchswert, erweckt werden. Den Waren muss diese unbezahlbare Arbeit zugesetzt werden, sonst sind sie ungenießbar, tödlich. Was hier also passiert, ist eine zunehmende moralische Aufladung der weiblichen Identität und der an Frauen delegierten Arbeiten in der Gesellschaft. Also die Hausarbeit und die Subsistenzarbeit wird in einen absoluten Gegensatz gesetzt zur warenförmigen und warenproduzierten Lohnarbeit. Und eben zugleich wertet die Autorin die Arbeiten von Frauen auf, moralisch auf, während die als männlich vorgestellte Arbeit, also die Lohnarbeit, als verwerflich gilt. Die Forderung, die sie, also Maria Mies, daraus ableitet, formuliert sie weiter unten in diesem Text. Zitat: Es muss vielmehr darum gehen, die Subsistenzproduktion aus den Fängen des polypen Kapital zu befreien und Autonomie über unsere Körper und unser Leben zurückzugewinnen. Also da wird nochmal deutlich, dass diese Dichotomisierung und diese absolute Gegensetzung von positiver Hausarbeit, Subsistenzarbeit, die das Leben produziert, die das Wirkliche, also das, wie Leute arbeiten oder die Menschen arbeiten sollten, wird da eben imaginiert in diese Hausarbeit und Subsistenzsphäre, wie es heißt. Und dagegen wird eben das Kapital und als Polyp gestellt. Die Essentialisierung besteht also darin, dass die gesellschaftliche, geschlechtliche Arbeitsteilung nicht mehr als gesellschaftliche erkannt und erklärt wird, sondern den Frauen bestimmte Arbeiten durch ihr Frausein zuzukommen scheinen. Also diese Tätigkeiten, die Frauen im Kapitalismus in der Zeit zu tun gezwungen waren, oder dass sich eben so scheinbar naturwüchsig durchgesetzt hat, die wurde mit ihrer Identität kurzgeschlossen und moralisch aufgeladen, und dadurch wird es eben essentialisiert. Hier zeigt sich auch, dass in der Theorie die Essentialisierung mit der Partikularisierung einhergeht. Bei Maria Mies wird aus der Einheit der Gesamtproduktion der Weltgesellschaft, die sowohl Lohnarbeit als auch Hausarbeit umfasst und Subsistenzarbeit, ein Teil, nämlich eben die Subsistenzwirtschaft und die Hausarbeit, herausgelöst und zusätzlich gegen den als schädlich imaginierten Teil Lohnarbeit ausgespielt. Also was sie verliert, ist diese Perspektive auf die Einheit der Produktion der Gesellschaft. Das zweite Beispiel, das ich anbringen möchte, um diese These zu untermauern von der Essentialisierung und Partikularisierung, also von der Vereinseitigung des Protests der zweiten Frauenbewegung, zeigt sich so in der Partikularisierung des Begehrens und der Forderungen der Frauenbewegung, das meines Erachtens am Resultat in der Gegenwart sich zeigt. Die Einbeziehung weiblicher Arbeitskräfte heute in den schlecht bezahlten Niedriglohnsektor in den letzten 20 Jahren eben, oder auch das, was Ursula von der Leyen proklamiert als Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und auch das ganze Gerede von den Frauen zugeschriebenen Soft Skills, die jetzt alle in der Elite irgendwie haben sollen, können also als negative Verwirklichung von diesen Forderungen der Frauenbewegung angesehen werden. Was also einstmals von der Frauenbewegung gefordert wurde, nämlich die universelle Befreiung aller, auf das sie Menschen würden, schrumpfte irgendwann auf Teilforderungen, auf partikulare Forderungen zusammen. Zum Beispiel eben auf die Forderungen der gesellschaftlichen Akzeptanz der Interessen der Frauen und ihrer Teilhabe in der bestehenden Gesellschaft. So verlief sich der größte Teil der zweiten Frauenbewegung in Elitefeminismen und Vereinbarkeitslösungen. Die Antwort darauf, wie es dazu kommen konnte, dass der Feminismus in den herrschenden Kapitalismus integriert wurde, sozusagen, muss eben meines Erachtens nach in der Partikularisierung der Forderungen und der Theorie gesucht werden. Also im Verlust des Begriffs der Einheit, der gesellschaftlichen Totalität und damit im Verlust der Forderung, alle Verhältnisse umzustürzen, in dem der Mensch ein geknechtetes und verächtliches Wesen ist. Nach der historischen Erfahrung der Frauenbewegung stellt sich also heute für die theoretische Arbeit des Feminismus die Aufgabe, den Reproduktionsprozess der Gattung, also die gesellschaftliche Totalität in ihrer Einheitlichkeit und seinen Unterschieden, zu begreifen. Natürlich, also jetzt ganz kurz auch zum weiteren Vorgehen, wenn ich sage, oder diese These, dass es daran liegt, dass sie diesen Begriff des Ganzen und der gesellschaftlichen Totalität nicht hatten, und dass ich jetzt im weiteren Verlauf das auch nochmal eben darstellen will, was gesellschaftliche Totalität meint, das möchte ich noch einbinden darin, dass es für eine tatsächlich historisch-materialistische Analyse, wie es dazu kam, auch also eigentlich notwendig wäre, von der tatsächlichen gesellschaftlichen Praxis auszugehen. und daraus es zu entwickeln, wie es dazu kam, dass eben heute das, was ich eben Elitefeminismen und Vereinbarkeitslösungen genannt habe, wie das zustande kam. Ich werde aber heute eben jetzt nur eben versuchen, diese ganz allgemeinen, allgemeinen Bestimmungen zu geben, von denen ich aber glaube, dass dass Theorie, wenn sie sich gesellschaftskritisch und feministisch bezeichnet, die sie eben mit reflektieren muss. Ich werde jetzt im nächsten Schritt auf eine kurze Charakterisierung der gegenwärtigen Situation zu geben, also gegenwärtigen Situation des Feminismus oder der feministischen Strömungen. Damit meine ich jetzt auch, also ich verwende den Begriff Feminismus jetzt auch für Strömungen, die sich selber möglicherweise als postfeministisch oder auch queertheoretisch oder so bezeichnen. Und daran anschließend eben klären, was gesellschaftliche Totalität denn jetzt nun meint. Meiner Ansicht nach beerbt nämlich der gegenwärtige Feminismus, Postfeminismus oder Queertheorie die Partikularisierung der Frauenbewegung. Ja, vielleicht werden die dort angelegten, also die in der Frauenbewegung angelegten Tendenzen sogar verschärft. Zum Beispiel ist es heute ja Common Sense, dass über das Ganze, also die weltgesellschaftliche Reproduktion der Gattung, überhaupt nicht geredet werden könne, geschweige denn Kritik geübt werden könne oder dieselbe, also diese gattungsmäßige weltgesellschaftliche Reproduktion bewusst umgewälzt werden könne. Stattdessen konzentriert man sich eben entweder auf Identitätstheorie und Identitätspolitiken oder auf die Dekonstruktion dessen. Die identitätspolitische Strömung konzentriert sich darauf, die Repräsentation von Identitäten in den herrschenden Diskurs zu erkämpfen. Sie setzt sich also für die Integration nicht repräsentierter Identitäten ein. Die Identität ist aber letztlich eigentlich das, zu was die Kultur und die Gemeinschaft, in der man leben muss, das Geschlecht oder das Begehren und so weiter, die Menschen gemacht hat. Die dann eben unter eine bestimmte Gruppe subsumiert werden, die eine bestimmte Identität haben. Und der Kampf wird dann geführt für die Repräsentation und Anerkennung dieser Identitäten. Aus dem Blick gerät meines Erachtens, warum die Menschen welche Verhältnisse wie hergestellt haben, die nun diese Identitäten prägen. Also unter der Hand wird die Anerkennung der Identität so zugleich zur Anerkennung der erniedrigten Verhältnisse, in denen die Menschheit gerade vor sich hin vegetiert und deren Resultat diese unterschiedlichen Identitäten eben sind. Letztlich würde ich sagen, dass Identitätspolitik nichts anderes ist als vervielfältigter, kulturalisierter Essentialismus. Die dekonstruktivistische Strömung verhält sich komplementär dazu. Die Identitäten sollen eben aufgelöst werden und die Aufklärung über die Herstellung von diesen Identitäten im und durch den Diskurs soll zur Verflüssigung und zur Auflösung dieser Identitäten führen. Die Dekonstruktion bleibt aber so immer negativ auf die Identität bezogen. Und genau, exemplarisch für dieses Vorgehen, das meines Erachtens in der jetzt weniger auf spezifische Theorien abzielt, als vielmehr auf so einen Zeitgeist und so einen Common Sense in der feministischen Szene meines Erachtens, möchte ich einen Artikel heranziehen, der in der Outside the Box Nummer 3 erschienen ist, unter dem Titel Produktives Gebären, Elemente einer feministischen Ökonomiekritik von Felicita Reuschling, heißt die Autorin. Die Autorin bezieht sich da auf die vorhin schon genannten Bielefelderinnen und kritisiert da sehr richtig diese von mir auch schon dargestellte identitäre und moralische Aufladung von Frauen. Genau, das ist soweit richtig. Dagegen aber setzt sie die Repräsentation und Anerkennung der Differenz, das heißt der Heterogenität der Subjektivitäten und Arbeitsverhältnisse. Was die Bielefelderinnen also identitär stillgestellt haben, also nämlich diese Hausarbeit und die Subsistenzarbeit, soll durch die Dekonstruktion aufgelöst werden, indem die Forderung erhoben wird, die Differenz zur Identität sichtbar zu machen und anzuerkennen. als ich den Artikel gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass mir nicht ganz klar ist, wie Heterogenität und Differenz anerkannt werden kann. Einzig können dann ja immer wieder nur neue Identitäten gefunden und anerkannt werden. Also eben die Identitäten, die von denen als herrschend angenommenen Identitäten differieren. Ich denke, dass dieses Verfahren dann letztlich auf der unendlichen Vervielfältigung von Identitäten hinausläuft und das Geschäft der dekonstruktivistischen Strömung möglicherweise genau das ist, immer neue Kategorien zu finden und somit immer komplementär an die Identitätspolitik gebunden zu sein. Also während die identitätspolitische oder politisch orientierte Strömung des Feminismus die Integration der Identität in den Diskurs will, bemüht sich die dekonstruktivistische Strömung um die diskursive Auflösung dieser Identität. Beiden ist meines Erachtens nach gemeinsam, dass sie die allgemeinen materiellen Formen der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Reproduktion nicht begreifen können. Vor allem deshalb, weil die Praxis zumeist nicht als materielle, nicht als Arbeit, als materielle Praxis begriffen wird, sondern als auf diskursive Praxis reduziert wird. Und damit meines Erachtens nach nicht ganz klar wird, warum ich meine Arbeitskraft verkaufen muss und warum ich als Frau meine Arbeitskraft möglicherweise gerade als Tagesmutter, Altenpflegerin und dergleichen verkaufen. Gut, also als nächstes, nach diesem kurzen Versuch der Charakterisierung, möchte ich darauf endlich mal sagen, was eigentlich gesellschaftliche Totalität denn jetzt meint, von der ich eben jetzt die ganze Zeit geredet habe und von der ich ja auch sage, dass sie den anderen Theorien empfiehlt. Ich werde also jetzt die allgemeinen Bestimmungen geben oder versuchen, ja, zu geben, und das sind die allgemeinen Bestimmungen des Lebensprozesses der Menschen überhaupt. Also ich werde auf Bestimmungen zu sprechen kommen, die allen Epochen der menschlichen Geschichte gleich sind. Das heißt aber zugleich, dass mit diesen Bestimmungen noch nicht das Besondere der kapitalistischen Form des Lebensprozesses begriffen ist. Ich werde mich aber trotzdem in meinem Vortrag jetzt erstmal auf diese allgemeinen Bestimmungen konzentrieren, da ohne die Reflexion dieser allgemeinen Bestimmungen auch die besondere Form der kapitalistischen Totalität nicht vernünftig analysiert werden kann. Was ich jetzt aber also sagen werde, darf nicht genommen werden als Aussagen, also als die konkreten Bestimmungen der konkreten Totalität des Kapitalismus, sondern eben allgemeine Bestimmungen des Reproduktionsprozesses. Wie gesagt, ist also der blinde Fleck des Feminismus diese Ausblendung des Lebensprozesses der Gattung. Gerade der Lebensprozess der Gattung muss aber der Ausgangspunkt jeder Theorie sein, die zur Waffe werden will gegen eine Gesellschaft, die immerzu Armut trotz Reichtum und verächtliche Menschen hervorbringt. Und was dieser Ausgang, also dieser Lebensprozess als Ausgangspunkt, das ist genau das, was auch Clara Zetkin meinte am Anfang in diesem Zitat, das ich vorgelesen habe, Marx eben die methodische Handreichung dazu gegeben hat. In der deutschen Ideologie, das ist eine Schrift von Marx und Engels, die 1845 verfasst wurde und in der sich die beiden mit zeitgenössischen progressiven Strömungen der Philosophie auseinandersetzen und sich selbst aber auch über ihr Methodenprogramm verständigen, schreiben die beiden. Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier, also bei ihnen selber, von der Erde zum Himmel gestiegen. Das heißt, es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen, sondern es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Wie meiner Ansicht nach leicht zu sehen ist, steht der gegenwärtige Feminismus genau auf dem Standpunkt der deutschen Philosophie. Also in diesem methodischen Programm ist meines Ansichts nach der Kerngedanke oder ein Kerngedanke des historischen Materialismus ausgedrückt, nämlich dass der Ausgangspunkt der Theorie über den menschlichen Lebensprozess zugleich der anthropologische, tatsächliche Lebensprozess ist. Also von dem materiellen Lebensprozess, vom Stoffwechsel von Mensch und Natur muss ausgegangen werden. Das ist meine, ich finde das auch ziemlich plausibel oder auch eigentlich recht gut einsehbar oder einsichtig, denn die Bedingungen der menschlichen Existenz ist ja, dass er sich im Leben erhalten kann. Und das heißt vor allem, dass er seinen Leib versorgt und reproduziert. Schafft er das nicht, existiert er nicht. Also wenn man nichts zu essen, nichts zu trinken und nichts gegen Kälte, Hitze und so weiter hat, dann stirbt man einfach und die Existenz ist weg und das Leben ist weg. Marx und Engels schreiben wieder in der deutschen Ideologie, wir müssen bei den voraussetzungslosen Deutschen damit anfangen, dass wir die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz, also auch aller Geschichte konstatieren, nämlich die Voraussetzung, dass die Menschen imstand sein müssen zu leben, um Geschichte machen zu können. Am Leben erhält sich der Mensch dadurch, dass er der Natur Lebensmittel abringt. Das tut er, indem er vorgefundene, das heißt unabhängig von ihm selbst existierende Naturgegenstände so umformt, dass sie ihm für seine Zwecke nutzen. Also angefangen mit der Umformung von Pflanzen und Tieren zu irgendwelchen schmackhaften und verträglichen Lebensmitteln bis hin zur Umleitung von Wasserläufen zur Stromgewinnung. Diese Umformung ist nichts anderes als Arbeit. Georg Lukács analysiert den Begriff der Arbeit unter anderem in seiner Schrift zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins und hält da zwei Aspekte fest, also nicht nur, das ist sehr große Schrift, der schreibt da auch noch mehr, aber zwei möchte ich jetzt eben hier mal kurz rausgreifen. Erstens, in der Arbeit vergegenständlicht sich der Mensch. Zweitens, diese Vergegenständlichung wirkt wiederum auf den Menschen zurück. Vergegenständlichung bedeutet nun, dass die Menschen den Naturgegenständen ihren Stempel aufdrücken. Dieser menschliche Stempel ist geprägt durch die leibliche Beschaffenheit und die Bedürfnisse, die die Menschen haben, und die sie durch ihre Zwecke zu befriedigen versuchen. Also sehen die Menschen zum Beispiel aus wie Kugelfische, dann hätten auch die ganzen Produkte oder Gegenstände, die sie eben umformen, ja andere Formen und andere Funktionen. Das heißt, vermutlich würden dann ihre Klamotten anders aussehen, ihre Häuser anders aussehen, ihre Fahrzeuge anders aussehen und so weiter. Diese Vergegenständlichung ist aber zugleich auch abhängig von der Beschaffenheit der äußeren Natur, und somit auch von dieser bestimmt, also von der Natur, die unabhängig von dem Menschen existiert. Zum Beispiel machen sich die Menschen ja bei der Stromgewinnung Naturkräfte zunutze, die sie selber überhaupt nicht hergestellt haben. Also sie kombinieren sozusagen unabhängig von ihnen vorhandene Naturkräfte, um eine Wirkung zu erzielen, die ihren Zwecken gerade nutzt und die sie irgendwie einsetzen können. Die Arbeit formt also die äußere Natur um, aber sie schöpft diese äußere Natur nicht, weder materiell noch irgendwie sprachlich. Das heißt also, wenn man sich das nochmal klar macht, was das bedeutet, wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man zum Beispiel irgendwelche Bäume und diese Bäume sind aber, die sind unabhängig des Menschen da, auch wenn da durch Arbeit diese Veränderung, diese Kultivierung eingegangen ist über in der Geschichte der Menschen. Das heißt, ja, also die sozusagen geformt wurden. Zugleich wirkt also, wie gesagt, diese Vergegenständlichung auf den Menschen selbst zurück. Und zwar in doppelter Weise. Also erstmal, wie gesagt, indem, dass diese Naturgegenstände außerhalb des Menschen umgeformt werden. Diese Gegenstände sind also Produkte des menschlichen Vergegenständlichungsprozesses und das heißt also im Verlauf der Geschichte formen die Menschen immer mehr schon vorhandene Vergegenständlichungen um. Das heißt also, die Natur, auf die wir jetzt heute wirken, ist natürlich schon kultivierte und bearbeitete Natur. Worauf ich aber, der zweite Punkt, der mir auch sehr, sehr wichtig erscheint, ist aber der, dass der Mensch selber ja auch Natur ist, leiblich, sinnlich ist also. Und genau auf diese innere Natur wirken die Arbeitsprozesse ebenso umformend, wie sie auch eben auf die äußere Natur einwirken. Marx veranschaulicht diesen Prozess am Beispiel des grundlegenden Bedürfnisses des Hungers. Also eines sinnlichen Bedürfnisses. Zitat: Hunger ist Hunger, aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabel und Messer gegessenes Fleisch befriedigt, ist ein anderer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von Hand, Nagel und Zahn verschlingt. Die Reproduktion des Menschen durch Arbeit also verändert nicht nur das Objekt, sondern auch das Subjekt der Arbeit selbst, den Menschen, seine Sinnlichkeit und natürlich auch sein Denken. Nochmals Marx, Zitat: Der Kunstgegenstand, ebenso jedes andere Produkt, schafft ein kunstsinniges und schönheitsgenussfähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Ich finde, wenn man sich die Schriften von Marx und Engels anschaut, dann merkt man recht schnell, wie ungemein radikal sie sind. Ich finde sie auch an vielen Stellen eben viel radikaler als das, die Theorien, die gegenwärtig eben sich als kritisch oder und radikal vorkommen. In feministischen Kreisen ist es heute ja Konsens, dass Natur ein gesellschaftliches Konstrukt sei, die erst im Diskurs hergestellt werde. Es bleibt dann oft sehr unklar, was die Leute eigentlich genau damit meinen, also in den Diskussionen meine ich jetzt. Oft scheint damit ja gemeint zu sein, dass wir nur über den Diskurs, also über die Vorstellungen und Praktiken mit der Natur diskutieren können und alles, was Natur, Leib und Sinnlichkeit an sich ist, in das Reich des unergründlichen Dings an sich abgeschoben werden muss. Des Weiteren hat man manchmal den Eindruck, wobei das sind, würde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wahrscheinlich eher die wenigsten, dass diese Vorstellung, der Diskurs materialisiere sich im Körper, sogar in die Nähe der völlig idealistischen Vorstellung gerät, dass der Geist die Natur erst hervorbringe. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen den Eindruck, das sind tatsächlich dann doch die weniger, also mit denen man das so diskutiert in feministischen Kreisen. Marx und Engels machen aber darauf aufmerksam, dass die Sinnlichkeit, die Natur des Menschen, selbst umgeformt wird durch die spezifisch menschliche Reproduktion, durch die Arbeit. Also gleichsam ein Resultat des Lebensprozesses des Menschen ist. Die Natur selbst ist also geschichtlich. Noch ein schönes Zitat aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Marx: Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Hier wird also die wirkliche gesellschaftliche Entstehungsgeschichte des leiblichen Subjekts begriffen und nicht bloß die Vorstellungen und Diskurse über das Subjekt dekonstruiert. Nachdem ich jetzt eben kurz versucht habe, diese grundlegenden Bestimmungen von Arbeit zu umreißen, möchte ich nochmal, um näher auf das gesellschaftliche, was gesellschaftliche Totalität, also dieser wirkliche Lebensprozess des Menschen, was das meint. Genau, deshalb werde ich jetzt die Bestimmung des Produktionsverhältnisses geben. Also auf Bestimmungen der Verhältnisse, in denen die Menschen ihr Leben produzieren. Marx und Engels geben da vier Aspekte in der deutschen Ideologie. Um sein Leben zu produzieren und seine Bedürfnisse zu befriedigen, braucht der Mensch eben erstens Lebensmittel, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal Lebensmittel wie beispielsweise Nahrung und zweitens Mittel, mit denen er sich die unmittelbaren Lebensmittel beschaffen und bearbeiten kann, also Werkzeuge im weitesten Sinn. In der deutschen Ideologie heißt es: Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens selbst. Und zwar ist dies eine geschichtliche Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden, täglich und stündlich erfüllt werden muss, um die Menschen nur am Leben zu erhalten. Zweitens bringt die Befriedigung der Bedürfnisse wiederum neue Bedürfnisse hervor. Das ist also dieses oben in einem kurzen Charakterisierung des Arbeitsbegriffes schon angesprochene Selbstverhältnis des Menschen, also zu seiner Sinnlichkeit auch. Und drittens beinhaltet die Produktion des menschlichen Lebens immer das Verhältnis des Menschen zum anderen Menschen. Also immer schon Formen von Gemeinwesen. Dieses Verhältnis des Menschen oder der Menschen zu einem anderen Menschen als nicht hintergehbare Bedingung menschlichen Lebens ist die Produktion von fremdem Leben, wie Marx und Engels sagen, in der Zeugung, also einfach in der Fortpflanzung der Menschen. Also wenn die Menschen sich nicht fortpflanzen, gibt es keine Menschen und damit kein menschliches Leben und damit keinen Reproduktionsprozess dieses Lebens. Nochmal ein Zitat. Das dritte Verhältnis, was hier gleich von vornherein in die geschichtliche Entwicklung eintritt, ist das, dass die Menschen, die ihr eigenes Leben täglich neu machen, anfangen, andere Menschen zu machen, sich fortzupflanzen, das Verhältnis zwischen Mann und Weib, Eltern und Kinder, die Familie. Was unter Familie zu verstehen ist, schreiben die beiden Autoren dann weiter im Text und sagen, dass eben, was das eben heißt, müsse dann an empirischen Untersuchungen gezeigt werden. Es geht also nicht darum, eine historisch spezifische Form der Familie überhistorisch zu verallgemeinern. Diese drei Seiten der Produktion, also diese drei Seiten der sozialen Tätigkeit, sind, Zitat, nicht als drei verschiedene Stufen zu fassen, sondern eben nur als drei Seiten oder, um für die Deutschen klar zu schreiben, drei Momente, die vom Anbeginn der Geschichte an und seit den ersten Menschen zugleich existiert haben und sich noch heute in der Geschichte geltend machen. Also hier wird darauf abgehoben, dass diese Verhältnisse, die ich gerade beschrieben habe, also das Verhältnis von Mensch und Natur, das Verhältnis zu sich selbst und das Verhältnis des Menschen zu dem anderen Menschen, was hier jetzt eben in dem Kurz als diese Produktion von fremdem Leben, also in der Fortpflanzung gemeint war, dass diese Verhältnisse wiederum sozusagen so eine Art Konstellation bilden, also wiederum selber in Verhältnisse stehen. Was ich jetzt hier aber ausgeführt habe, wie eingangs kurz erwähnt, sind allgemein menschliche Bestimmungen gesellschaftlicher Totalität, also des Arbeitsprozesses als natürlichen Prozess, als Grundkonstante des menschlichen Lebens. Allerdings beinhaltet dieser Prozess, dass er sich in allen seinen Momenten verändern kann. Das heißt also, dass sich sowohl die Form des Mensch-Natur-Verhältnisses als auch das Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Sinnlichkeit als auch das Verhältnis von Mensch zu Mensch und eben dieses Zusammenwirken dieser Faktoren, also diese Konstellation, dass die sich in der Geschichte verändert. Demnach ist die Geschichte also die Geschichte der Formveränderung der Produktionsverhältnisse des menschlichen Lebens. Und genau diese bisherige Geschichte war, wie Marx und Engels mit diesem berühmten Satz aus dem Kommunistischen Manifest sagen, eine Geschichte von Klassenkämpfen. Ganz kurz und knapp möchte ich dazu was sagen. Nämlich, dass bisher die Menschen ihren Lebensprozess so organisiert haben, dass bestimmte Stände, Kasten und Klassen die Herrschaft über das in der Produktion erarbeitete Mehrprodukt hatten, also über das Produkt, das nicht unmittelbar zur Lebenserhaltung der Menschen nötig war. Ebenso wie diese Produktionsverhältnisse ihre Formen verändert haben, änderten sich auch diese Herrschaftsformen. Beispielsweise von der unmittelbaren Herrschaft des Feudaladels über ihre leibeigenen Bauern im Mittelalter bis hin zur Herrschaft des Kapitals über die Arbeiterinnen im Kapitalismus. Die Geschichte der Menschen ist also eine Geschichte der Trennungen der Menschen. Der herrschaftsformigen Trennung der Menschen in die, die über Mehrprodukt verfügen und also über fremde Arbeit und in die, die davon ausgeschlossen sind. In der kapitalistischen Gesellschaft sind die Menschen getrennt in die, die eben über Produktionsmittel verfügen und in die, die nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung haben und diese verkaufen müssen. Letztere sind also ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Reichtum, also von den Lebensmitteln, sowohl von den unmittelbaren als auch von den Werkzeugen. Genau. Diese Trennung, dass sie eben eine Trennung innerhalb der Produktionsverhältnisse ist, zeigen die sich auch als Trennungen in anderen Verhältnissen in der Gesellschaft. Beispielsweise sind die Arbeiterinnen nicht nur von ihrem eigenen Leben insofern getrennt, als dass sie nicht über ihre eigene Lebenszeit frei verfügen können, sondern sie sind auch insofern getrennt, als dass sie von der Planung und der Organisation aller gesellschaftlichen Belange, also sei es die Planung, was produziert wird, wie produziert wird, sei es von der Organisation des Wohnens, Stadtplanung oder wie auch immer, dass sie davon auch getrennt sind. Und ebenfalls verlaufen diese Trennungen und zeigen sich diese Trennungen in der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Als ich zu Beginn des Vortrags kurz auf die Einschätzung von Friga Haug zu sprechen kam, die ja gesagt, die von diesem umfassenden Protest der Frauenbewegung gesprochen hat, da meinte ich genau das, oder interpretiere Friga Haug eben so, dass sie genau das meinte, dass das Umfassende darin lag, dass diese umfassenden Trennungen in der Gesellschaft angegriffen wurden. Genau diese Trennungen aber aufzuheben, in allen ihren Formen und in allen Verhältnissen, in denen sie sich zeigen, wäre aber meines Erachtens das, was die tatsächliche Befreiung der Individuen bedeuten könnte. Zum Schluss möchte ich nochmal auf das allgemeine Verhältnis von Produktionsverhältnissen und Geschlechterverhältnissen zu sprechen kommen. Da werde ich wieder ähnlich oder sehr nah an der deutschen Ideologie sein und somit wieder auf dieser ganz allgemeinen Ebene. Und eine wirkliche Kritik der Geschlechterverhältnisse müsste dann im Anschluss diese besonderen Formen von Geschlechterverhältnissen und Produktionsverhältnissen im Kapitalismus untersuchen, ebenso wie ihre Geschichte und ihre Ausprägungen und Veränderungen. Das werde ich jetzt also jetzt nicht machen, sondern wieder diese allgemeinen Bestimmungen angeben. Also die allgemeinsten Bestimmungen der gesellschaftlichen Totalität ist also diese Einheit der Produktionsverhältnisse, wie es ich gerade charakterisiert habe, in diesen vier Seiten oder Momenten. Sie beinhalten also die Produktion der Lebensmittel, also durch die Bearbeitung der Natur, wie auch die Produktion des Lebens, was ich an dem Beispiel der Fortpflanzung und gesagt habe. Und diese Produktion des Lebens muss aber weiter gefasst werden als ja auch die also Pflegearbeit, die Erziehung von Kindern und so weiter. Friga Haug hat darauf aufmerksam gemacht, dass es zunächst so erscheint, als beschränke sich das unmittelbare Verhältnis der Geschlechter Mann und Frau auf diese Seite der Produktion des Lebens, also auf die Fortpflanzung. Wie aber in der deutschen Ideologie betont wird, bildet diese Seite einen Teil der Produktionsverhältnisse. Das heißt aber auch, dass die Produktionsverhältnisse als Ganze nicht ohne diesen Teil, also ohne diese Geschlechterverhältnisse begriffen werden können. Das heißt also, die Produktion der Lebensmittel kann nur vollständig begriffen werden, wenn die Produktion des Lebens mit einbezogen wird. Ein Zitat von Friga Haug möchte ich noch vorlesen. Zur Regel muss offensichtlich werden, die unterschiedlichen Produktionsweisen in der Geschichte immer auch als Geschlechterverhältnisse zu untersuchen. Keine lässt sich begreifen ohne die Beantwortung der Frage, wie die Produktion des Lebens im Gesamt der Produktionsverhältnisse geregelt ist und in welchem Verhältnis sie zur Produktion der Lebensmittel steht. Kurz, wie die Reproduktion der Gesamtgesellschaft, wie sie die Reproduktion der Gesamtgesellschaft bedingt. Das schließt die differenzielle Gestaltung der Geschlechter selbst, die jeweiligen Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit ebenso ein wie die Entwicklung der Produktivkräfte, der Arbeitsteilung, der ökonomischen und politischen Herrschaft und der ideologischen Legitimation. Was sie also meines Erachtens schafft, ist erstens und vor allem diese gesellschaftliche Totalität als die spezifischen Produktionsverhältnisse in ihrer Einheit zu begreifen und in dieser Einheit Geschlechterverhältnisse als, mit zu umfassen. Also eigentlich genau das zu schaffen, was ich in der Charakterisierung der gegenwärtigen feministischen Strömungen als blinden Fleck bezeichnet habe. Damit geht es meines Erachtens auch über die in der Hausarbeitsdebatte vorherrschende Trennung, die ich vorhin versucht habe zu charakterisieren, auch hinaus. Das heißt, also diese Rede davon, dass es eine Reproduktionssphäre in der Gesellschaft gäbe, die getrennt sei von der Produktionssphäre, wird hier eben vor diesem Hintergrund der Einheit der Reproduktion der Gesamtgesellschaft betrachtet und insofern auch in ihrem Verhältnis und in ihrer Wechselwirkung analysiert. Des Weiteren kann meines Ansichts nach mit diesem Entwurf von Frigga Haug Geschlecht auch im Rahmen von Geschlechterverhältnissen begriffen werden. Damit entgeht man dann auch der Stillstellung von Identitäten. Und die letzte Bezugsgröße des politischen Kampfes ist dann auch nicht eine Identität und deren Repräsentation, sondern der Produktionsprozess und der Geschlechterverhältnisse selbst. Und diese Herstellung aber des Geschlechterverhältnisses wird nicht nur reduziert auf im Diskurs hergestellt, sondern als materielle Praxis im materiellen Produktionsprozess der Menschen begriffen. Damit sind dann auch alle Bereiche der Gesellschaft umfasst, sowohl der ökonomische Bereich, also auf das Geschlechterverhältnis bezogen, diese hierarchische geschlechtliche Arbeitsteilung, als auch der libidinöse Bereich wie Sexualität. Und natürlich letztlich auch die, der Bereich der Widerspiegelung der Gedanklichen, also des Denkens, der Wissenschaft. Das habe ich jetzt rausgelassen in meinem Vortrag. Dieses Denken der Einheit kann dann eben auch meines Erachtens nach genau das leisten, dass es nicht zu dieser Vereinseitigung kommt, die meines Erachtens sowohl bei den genannten Bielefelderinnen vorherrscht, als auch bei den gegenwärtigen Feminismen sich zeigt. Und letztlich würde ich sagen, dass auf dieser theoretischen Grundlage die Umgestaltung der Totalität ihre Grundlegung bekommt. Also diese Umgestaltung, bei der es darum geht, die Bedingungen zu schaffen, in denen die mögliche Vielseitigkeit der menschlichen Beziehungen, der Arbeiten und Tätigkeiten der einzelnen Individuen, dass genau Bedingungen geschafft werden, in denen diese Vielseitigkeit der Individuen sich verwirklichen kann. Und das würde eben bedeuten, diese Trennungen der Gesellschaft aufzuheben. Letztlich bedeutet das, wie gesagt, theoretisch und praktisch daran zu arbeiten, um nochmal mit einem Marx-Zitat zu schließen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dankeschön.